Hallo und herzlich willkommen zu Frequency. Mein Name ist Christian Grasse und euch erwartet nun eine Stunde freie Musik hier auf Byte FM. Musikalisch gibt's auch heute wieder eine Reise quer durch den virtuellen Gemüsegarten der Netzmusik. Und es geht auch direkt los, und zwar mit Time Space Repeat. Repeat mit Joy. Als ich den Song das erste Mal gehört habe, dachte ich sofort an Holy Fuck aus Toronto, denn der Sound der Londoner von Time Space Repeat klingt in vielerlei Hinsicht ähnlich. Verschrobener Elektro mit krachigen Mathrock-Elementen und sich wiederholenden Melodien. Der eben gehörte Track ist auf ihrem Album Early Transmissions. Das erschien bereits 2006 und zwar bei dem Netlabel Lost Children. Jetzt wird es ein wenig ruhiger, denn weiter geht es mit den fünf Schweden von Reverend Big O, einst bekannt als die langsamste Band Schwedens, hier mit dem Track Walk Inside. Thank you. Inside von Reverend Big O, schöner Shoegazer Indie-Rock, erschien auf der Single Inside This Land. Und damit dürfte wohl Schweden gemeint sein, denn dort kommen die 5 Bandmitglieder her. Inside This Land ist die erste Veröffentlichung ihres eigenen Netlabels, Go Jukebox heißt es. 10 Releases von 4 Bands stehen dort zum freien Download bereit und frei heißt hier nicht nur gratis. Denn die Musik steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, in diesem Fall darf man die Musik für nicht kommerzielle Zwecke bearbeiten, also zum Beispiel remixen, kopieren und beliebig verteilen. Genau das darf man auch mit der Musik von Slogan, eine französische Band mit sehr großem Talent und wirklich gutem Sound, der mich so ein bisschen an Blond Redhead erinnert. Hier sind Slogan mit Bury My Friend. Friend von Slogan. Das sind, wie gesagt, 5 Franzosen. Wo genau die herkommen, kann ich nicht sagen, denn mit Bandinfos gehen die Musiker ziemlich sparsam um. Ihre selbstbetitelte Debüt-EP vertreiben sie eigenständig im Netz. Musikalisch finden sich dort gut verdauliche Popstücke, zu denen der eben gehörte zählt, aber auch ein, zwei experimentellere Stücke, die eher so in die Noise-Richtung gehen. Unbedingt mal reinhören. Die Links zu allen Songs der Sendung gibt's übrigens im Byte-FM-Blog. Weiter geht es mit einem meiner persönlichen Lieblings-Netlabels, Pony Republic nämlich. Dort gibt es Musik, die versucht, die Grenzen des Pop auszuloten, was auch immer das bedeuten mag. Pop, Noise, Elektro und Klangkunst, das sind die Schlagworte. Eine der eher leicht zugänglichen Releases stammt von The Oslo Dead Trash Project vs. Nim. Hier mit dem Track Sidewalk. Thank you. Oslo Dead Trash Project vs. Nim. Das ist eine Zusammenarbeit der zwei Belgier Pierre Lejeune und Jean Flamme. Beide haben eigentlich eigene Projekte. The Oslo Dead Trash Project bzw. Pierre Lejeune ist bekannt für leichtfüßigen Pop. Nim, also Jean Flamme, erstellt obskure elektronische Klangwelten, die von ziemlich viel Melancholie geprägt sind. Und auf ihrer EP Drug Tourist Medikit verschmelzen diese beiden Stile. 5 Songs sind drauf, allesamt frei, zu finden bei ponyrepublic.com. Später gibt's übrigens noch mehr Musik von diesem Netlabel. Nun machen wir erstmal wieder einen Sprung zurück nach Frankreich, denn dort kommen nämlich Chapie Chapeau et les Petites Musiques de Pluie her. Musikalisch wird es nun definitiv poppiger, aber auch verspielter und kindlicher. Horse on a Rock heißt folgender Song. What about the horse? C'est la mort du cheval. What about the horse? Mais du plastique partout. Is dead. C'est lui qui a dit que. Dead? C'est un nœud lunaire. Monsieur Plastique a dit c'est un nœud lunaire. C'est lui qui a dit que. C'est un nœud lunaire. Months. Where not garden. Oh, But what about the horses? Chapi, chapeau, et les petites musiques de pluie geht einem nicht wirklich leicht über die Lippen. Hinter dieser Musik steckt ein fast ganzes Dutzend französischer Künstler. Ähnlich wie bei Coco Rosie wurden auch hier Spielzeuginstrumente benutzt. Dieser kindlich kreative Output wurde dann auf ein Album gepackt und das erschien bei dem spanischen Netlabel Era Lo-Fi. Pox Phil heißt die nächste Band, beziehungsweise das nächste Künstlerkollektiv. Musikalisch wird's nun ziemlich bunt. Ein jazzig, loungiger Sound trifft auf Rap und passenden Hip-Hop-Beats und dazu eine Prise Trip-Hop. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Here's another funky flow from the funky one you know, coming like a bass real low. Trish, the track attack a weak rapper, Mac smack a spectator, kidnapper. The party jackal, suckers are sidelined, the mic's a deadline. My tapes, they rewind, use them as guidelines. I hit rappers like bricks, get thick, when in a mix, stick, kick quick, I'm breaking like toothpicks. Can't get with the instrumental record scholar. My lyrics hug a beat like ring around a collar. So don't scrub flipping, dear. Sabina whipping here. No refunds for you, so don't be dipping here. You better think back if you think that we crap. Your flap coming at your trap is hard. And it's hitting. Punk, please. Who you bullshit? You better. Back and forth. Speak to me, but don't move your lips. Speak to me, but don't move your lips. Can't keep a good idea down. Wait a minute. I don't belong to you. Speak to me, but don't move your lips. Speak to me, but don't move your lips. Tonight Speedy von Pox Phil, unter 2 Minuten lang, aber trotzdem sehr schön. Der Song ist der Opener des Albums Learning Guitar with Pox Phil. Insgesamt 17 Songs sind drauf und wie der eben gehörte Track es schon anklingen lässt, ist das Ganze ziemlich, ja, von so einer Art musikalischem Eklektizismus geprägt. Das heißt, es werden verschiedene musikalische Genres miteinander vermischt. Ein wirklich spannendes Album, Learning Guitar with Pox Phil, erschien bei Jamendo als eines von insgesamt 3 Alben. Links dazu gibt's im ByteFM-Blog. Und ähnlich bunt klingt auch die nächste Band. Anemic vermischen nämlich Folk, Indie, Pop und Polka. Itchy, titchy, screaming witches, give their children great big kisses, then they cook them in their kitchen, topsy-turvy, upside down. Love to. Kid Pie von Animic, ein Duo aus Barcelona, Spanien. How Oh Hugh heißt ihr mittlerweile viertes Album und das ist geprägt von vielen musikalischen Genres und einem ziemlich sympathischen Produktionsstil. Aufgenommen wurde das Album nämlich im Wohnzimmer, deshalb sind auch ab und zu einige Geräusche zu hören, die sich ja so einfach in die Aufnahmen hineingeschummelt haben. Man kann zum Beispiel ab und zu den Hund des Nachbarn hören. Ebenfalls im Wohnzimmer entstanden, aber dafür ohne Hund, sind die Aufnahmen von Flo Brown und seiner EP Between Love and Hate. Daraus hören wir nun den Song A Story. We used to sit around the place. We used to be warm and safe. But not anymore, babe. Since they came and fucked it all away. Dear, you got to, dear, you need to open your eyes and hear me say. There will be a message lost in for more than a day. We drew pictures down in the sand and did all that from our own hands. Why don't you care anymore? Like blindfolded, you ran into a wall. Dear, you got to, dear, you need to open your heart and hope someday that there will be a message lasting for more than a day. Imagine the guy who brought it up, the concept of love and humanity. Religion's false alarm and infamy. No place for those, just you and me. Story von Flo Brown. Aus Paris kommt der gute Mann, der dahinter steht. In Wirklichkeit heißt er Florent Clodeau und seine aktuelle EP heißt Between Love and Hate. Die vertreibt er über seine Homepage und dort kann man das Album auch frei herunterladen. Das kann man auch mit folgendem Song von Björn Kleinhans. Einigen vielleicht ein Begriff, ein sehr umtriebiger schwedischer Singer-Songwriter, geboren in Deutschland, aufgewachsen jedoch in Schweden. Seine Musik ist geprägt von Humor und Melancholie und sie erzählt viele Geschichten aus seinem Leben. Der folgende Song ist eine solche Geschichte, The Best Days of My Life. Still that time when we stole that old car and drove out to the airport and lay on the hood and watched planes as a bomber had us incredible speed. Those were the days of fire and haze and lit summer nights out in your garden and your father in the parlor with my hand in the panties and half cigarette behind the shed. Oh, oh, oh, oh, those were the best days in my life. Oh, oh, oh, oh. Now there's no up, there's no down. Oh, oh, oh, oh. Those were the best days in my life. Oh, oh, oh, oh. Ninth grade, a skateboard and six Danish beers that you took from your father. We don't speak anymore and we still owe me money for pitch, but I'll forgive you for that. Sad New Year's Eve, just you, boy, and me, and a drink in an old railroad track, and the kiss on the mouth, and I'm sorry about that thing that you want. I'm gonna visit you soon. The best days of my life. Ah, ah, ah, ah. Now there's no up, there's no down. Ah, ah, ah, ah. Those this in my life. Packed off your bags so long for well, you were sick and fed up. And I hear you debate over there, walking up bright and proud. But the streets were inside your canal. Gone with the wind, down south like an old lady bird. Now your wings, they're reflecting the sky. As you pass over, feels so widespread, not even you can describe it. The best days of my life. Now there's no up, there's no down. Those were the best days of my life. I never know which. And I'm sorry I left your horse out in the road. I can't blame you for breaking up with me in school on the next day. Hey Mike, you okay? I still feel ashamed about that time when we hit you with a towel in the shower after gym class and locked you out in the snow in the winter of 1994. Vielleicht fragen sich jetzt einige, Björn Kleinhans, hat der nicht so ein richtiges Label und trotzdem gibt es seine Musik frei und legal im Netz? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. When I was looking for a label for my new album, every label I talked to were like, man, I don't know what to do with. Als ich auf der Suche nach einem Label für mein neues Album war, hörte ich immer wieder, hey, sorry, deine Musik ist echt gut, aber ich weiß einfach nicht, wie ich das verkaufen soll. Viele Labels veröffentlichen keine neuen Sachen mehr oder schließen komplett. Es scheint fast unmöglich, überhaupt noch ein Album auf CD rauszubringen. Deshalb haben wir eine EP bei einem amerikanischen Netlabel veröffentlicht und diese wurde 260.000 Mal heruntergeladen. Mir geht es eigentlich nur darum, live spielen zu können und durch die Verbreitung im Netz steigt nun mal der Bekanntheitsgrad. Deshalb bin ich eigentlich ganz froh, so wie es ist. Björn Kleinhans über die Vorteile der Selbstvermarktung im Netz mit Hilfe von freien Lizenzen. Er ist übrigens im Mai wieder in Deutschland auf Tour. Tourdaten findet ihr im Netz unter kleinhans.se. Und genauso wie Björn Kleinhans singt auch die Französin Fouen Somsavat über Ereignisse aus ihrem Leben. Sehnsüchtig und melancholisch sind ihre Geschichten. Diese werden musikalisch passend eingebettet. Es gibt leicht verzerrte Gitarren und ab und zu flattern elektronische Klangteppiche umher. Vincent heißt dieser Song. Thank you. Effekt bzw. Hurra, Hooray, denn so nennt sich die Künstlerin jetzt. Gründe für die Umbenennung sind unbekannt. Wahrscheinlich lässt sich der Name einfacher merken. Auf jeden Fall heißt die EP der Pariserin Living Room und die gibt wirklich sehr viel Preis, nicht an Fakten, aber an Gefühl und Stimmung, ebenfalls zu finden bei dem Netlabel Pony Republic. Nicht ganz so viel Herzschmerz, aber auch eher sanftmütig ist folgender Song Communications Dead von The Wind Whistles. Telephone zone. The Wind Whistles waren das. Eher zufällig bin ich auf dieses kanadische Duo gestoßen. Erst vor ein paar Wochen haben sie nämlich ihr Debütalbum Window Sills veröffentlicht, und zwar bei Jamendo. Das ist so eine Art Plattform bzw. Social Network für freie Musik. Und nach kurzem Reinhören hat's mich sofort gepackt. The Wind Whistles. Übrigens auch bald in Deutschland auf Tour, und zwar im Juni. Der nächste Song fängt zwar auch wieder folklastig an, geht dann aber später in eine ziemlich unkonventionelle Elektropop-Richtung über. Hier sind Math mit Antarctic Excursion Part 3. Mit Antarctic Excursion Part 3, der dritte und letzte Teil der Songtrilogie. Hinter Math steht übrigens ein gewisser Kevin Steinhauser aus den USA, und Math ist nur eines vieler Projekte von ihm. Er produziert fast täglich einen Song, 7 davon packt er auf seine Nature EP, ebenfalls frei erhältlich bei dem Netlabel Pony Republic. In ähnlicher DIY-Attitüde geht auch Muji Ghost Tape vor. Der Mensch hinter diesem Namen will anonym bleiben und stellt uns mit seinem Label We Need Music vor vollendete Tatsachen. Auch wenn das Album fast nur einen einzigen Beat eines alten Drumcomputers kennt und an Instrumentierung und Text sehr gespart wird, ist das alles ziemlich empfehlenswert. Everybody heißt der folgende Song, und irgendwie lässt er einen nicht mehr los. Hey, hey girl, it's me. Whoa. It's me. Let's go. Let's go, girl. Let's go. Let's go. It's time. It's time, baby. Woohoo! Yeah. All right. Everybody. Yeah. Everybody. Everybody. It's Saturday night, baby. It's Saturday night. Everybody needs somebody. Let's go. Everybody knows. Everybody needs somebody. Everybody. Baby, let's go. Muji Ghost Tape mit Everybody hat schon was, irgendwie simpel in Text und Rhythmus. Je nach Stimmung ist der Song allerdings irgendwo zwischen Hit und doch eher nervig. Musikalisch wird's beim nächsten Song alles andere als simpel, denn weiter geht es mit Cellular. Piano-Sounds eingebettet in sphärischen Klängen, elektronische Bits und Pieces und ab und zu auch kleine Drum-Bass-Gewitter, so lässt sich das Ganze wohl am besten beschreiben. Viel besser als jedes Wort kann das jedoch die Musik selbst. Monosyllable heißt dieser Track. Syllable von Cellular. Es gibt zwei Gründe, warum ich diesen Track ausgewählt habe. Erstens, weil er natürlich gut ist und zweitens, weil er der erste Song der allerersten Veröffentlichung des Netlabels Kickapoo ist. Und die schlechte Nachricht, Kickapoo gibt's nicht mehr. Nach über 100 Releases ist nun Schluss. Die Tracks stehen allerdings noch alle zum freien Download bereit und um Kickapoo passend zu verabschieden, kommt nun der letzte Song der letzten Release des Labels. Der stammt von Micronesia und heißt Air Curves Vicious. Thank you. Aircurves Vicious von Micronesia, schöne experimentelle Ambient-Klänge, und die bilden auch den Abschluss des Netlabels Kickapoo. Die Release von Micronesia war die 109. und gleichzeitig letzte des Labels. Und auch wenn dieser Song der letzte Song bei Kickapoo ist, war es noch nicht der letzte Song dieser Sendung. Zwei gibt's noch. Es bleibt elektronisch, und zwar tauchen wir nun ein in eine eigenständige musikalische Welt, und zwar in die Welt der 8-Bit-Klänge, der sogenannten Chiptunes. Ausgerüstet mit alten Spielekonsolen und Computern kann man interessante Musik machen. Das beweist zum Beispiel Binärpilot hier mit dem Track Goof. Binärpilot mit Goof. Der Song wäre eigentlich nochmal losgegangen, ich gehe an dieser Stelle jedoch mal aus dem Song, denn ich will noch einen weiteren Chiptune-Musiker vorstellen, Minirock aus Bochum nämlich. Der performt auch live, und zwar mit zwei Gameboys. Wie faszinierend das klingen kann, hört ihr gleich. Der Gute ist auch demnächst in Hamburg, und zwar am 25. April in der Roten Flora. Sollte man sich wirklich unbedingt anschauen. Und das war's auch schon mit Frequency, eine Stunde freie Musik hier auf Byte FM. Wie immer gibt es alle Songs und Infolinks im Byte FM Blog. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagt Christian Grasse, und hier ist Minirock. Macht's gut.